Die Panmunjom-Vertretung der koreanischen Volksarmee veröffentlichte am 5. Juli einen offenen Brief mit dem Titel »Die entmilitarisierte Zone an der militärischen Demarkationslinie und ihre Verwandlung in einen Herd des Ausbruchs eines zweiten Koreakrieges durch die USA und Südkorea«. Im Brief wurde darauf verwiesen, wie sehr ernst die militärischen Provokationen und Herausforderungen der amerikanischen und südkoreanischen Militärs an der militärischen Demarkationslinie für die Entfesselung eines zweiten Koreakrieges sind. Wenn die USA und ihre südkoreanischen Marionetten die Lehre aus ihrer bitteren Niederlage im vergangenen Koreakrieg vergessen und wieder einen neuen Krieg gegen die TVRK entfesseln würden, dann werden sie dafür gebührende Strafe bekommen, so wurde zum Schluss warnend hervorgehoben.